Dem Genossen Kim Jong-un widmete der Zentralvorstand des kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation ein Geschenk. Am 6. Juli übergab der Leiter der Delegation des kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation, Wladimir Isakov, erster Sekretär des Zentralvorstandes des kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation und Sekretär des Setka der KP der Russischen Föderation, der zu Besuch in der DIVRK weilt, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVRK, das Geschenk für Genossen Kim Jong-un.